Menschen sind dagegen selten vertreten und noch seltener komplett dargestellt. Öfter erscheinen einzelne Körperteile, Hände in großer Zahl, selten Köpfe. Vulven sind häufig, aber auch Phallusdarstellungen existieren. Zuweilen tauchen Mischwesen aus Mensch und Tier auf. Interessant, was kaum oder gar nicht zu sehen ist. Pflanzen oder Bäume, Landschaft, Wolken, Sonne oder Mond, nur selten Vögel, kaum je Kleingetier. Auch Menschliches wie Zelte oder Feuerstellen fehlt. Gelegentlich mögen Speere abgebildet sein, dafür tauchen geometrisch anmutende Zeichen und mysteriöse Punkte und Linien auf. Kaum findet sich ein Bild, das erzählerisch eine Geschichte zu entfalten sucht. An Deutungen herrscht kein Mangel. Es handelt sich um Kunst, um der Kunst willen, Jagdzauber, Totemismus oder um strukturalistische Beziehungen zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. So elaboriert viele Theorien sein mögen, kämpfen sie letztlich alle mit einem Mangel an Beweisen. Immer ist auch der Schamanismus ins Spiel gebracht worden. Am einflussreichsten war wohl der bereits erwähnte südafrikanische Archäologe David Lewis Williams. Ausgehend von seinen Beobachtungen bei noch existierenden Jägern und Sammlern der San in Südafrika und deren Felskunst, die als schamanisch inspiriert gilt, glaubte Lewis Williams, den Erklärungsschlüssel für die paläolithische Felskunst viele Jahrzehntausende zuvor in Europa gefunden zu haben. Denn der beruhte für ihn darauf, wir sind diesem Argument schon begegnet, dass die Menschen damals wie heute über die gleichen neurophysiologischen Grundlagen verfügen. Denn der Schamanismus basierte auch für Lewis Williams auf veränderten Bewusstseinszuständen. Er ging davon aus, dass der Übergang in die Trance sich in drei Phasen hinziehe, wobei die erste durch das Auftreten geometrischer Formen wie Punkte, Zickzackstreifen, Gitter, Reihen paralleler Linien, gebündelte Kurven und Meanderlinien gekennzeichnet sei. In Phase 2 versuchten die Personen, diesen Formen Sinn zu verleihen und deuten beispielsweise Zickzacklinien als Schlangen. In Phase 3 erlebten sie dann echte Halluzinationen und tauchten in die fremdartige Welt der Trance ein.